Gewalt und Magdeburg, ein wildes Jugendlied des Teufels Ausgeburt. Sie macht der Feuerführer ohne Heimatstätte. Zivil- und Menschenrecht für sie nicht zählte. Und in Bombenabwurf, dort noch zu feinern und zu retten das Leben von Frauen und Kindern. Denn Herbert, am Jäger, in Nürnberg töten. Und keine konnte sie die Terrorflieger sehen. Sonderkommando Elbe, ist der Abverband freiwillig in den Tod für unser Vaterland. Im Sturze forcierte man einen Aufwall, um die Bomben zu stoppen, Metall auf Metall. Sonderkommando Elbe, ist der Abverband freiwillig in den Tod für unser Vaterland. Im Sturze forcierte man einen Aufwall, um die Bomben zu stoppen, Metall auf Metall. Yeah, bro.